2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Erst vor ein paar Tagen kündigte Trump die Vertreibung der Menschen in Gaza an und seit dem Geiseldeal ist auch die Lage in der Westbank am Eskalieren. Also die Lage der Palästinenserinnen bleibt traurigerweise immer noch sehr aktuell und deswegen bleibt auch der Widerstand gegen die Entrechtung und den Massenmord Israels an den Palästinensern immer noch aktuell und auch die Arbeit von palästinensolidarischen Gruppen, deswegen bleibt immer noch sehr wichtig und sehr, sehr relevant. Und diese Gruppen sind aber seit ein, zwei Jahren zunehmender Repressionen ausgesetzt. Und einer dieser Gruppen ist die Palästinensolidarität Duisburg. Das ist ein besonders krasser Fall, denn die Gruppe wurde letztes Jahr vom NRW-Innenministerium verboten. Und der Vorwurf lautet dort, wie immer, Antisemitismus und angebliche Terrorunterstützung oder geistige Terrorunterstützung. Genau, wir haben zwei Aktivisten eingeladen, zwei Betroffene, die im Laufe dieses Verbots auch selber von Repressionen betroffen waren und von Anklagen, Hausdurchsuchungen. Und deswegen begrüße ich einmal den Leon und den Ahmad. Vielen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön. Genau, ja, ich habe es ja gerade schon angeschnitten. Also ihr beiden wart ja aktiv in der PSDU und wart sehr betroffen vom Verbot, von den Repressionen, von den Hausdurchsuchungen. Vielleicht können wir erstmal anfangen mit der Gruppe Palästina Solidarität Duisburg. Also vielleicht könnt ihr mal ein bisschen vorstellen, was war das eigentlich für eine Gruppe, wie sah die Arbeit aus und was waren so die Hintergründe des Verbots eigentlich? Willst du anfangen? Ja, genau. Also PSDU hat gar nicht so eine lange Geschichte. Das ist immer so ein bisschen der Vorteil, weil man die relativ kurz erzählen kann. Also wir haben uns im April, Mai 2023 gegründet und im Mai 2024 wurden wir ja schon verboten. Also unsere erste Aktion war der Nakba-Tag 2023, also das Gedenken an die historische Vertreibung von etwa 800.000 Palästinensern aus Palästina. Genau, unsere letzte Aktion war auch der Nakba-Tag 2024 und direkt am nächsten Morgen um 6 Uhr standen dann die Bullen bei uns und haben unsere Wohnung durchsucht und uns die Verbotsverfügung überreicht. Wir haben eigentlich nichts anderes gemacht als das, was auch alle anderen politischen Gruppen in Deutschland machen. Wir haben mit Infoständen angefangen, Flyer verteilt, versucht, Leute kennenzulernen. Dann haben wir weitergemacht mit Kundgebungen und Demonstrationen. Und später haben wir dann Lesekreise organisiert, Filmabende, Diskussionsveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen und so weiter. Genau, also eigentlich überhaupt nichts Spektakuläres. Wir hatten natürlich auch ein inhaltliches Profil. Also der Name Palästina Solidarität Duisburg war eben auch Programm. Also wir wollten Solidarität mit den Palästinensern in ihrem Befreiungskampf leisten und haben aber gar nicht von Anfang an festgelegt, was das eigentlich im Einzelnen bedeuten soll. Also wir haben gesagt, okay, es gibt Palästinenser in Deutschland, die brauchen Solidarität, das ist klar, aber wie kommt eigentlich Palästina-Solidarität bei den Palästinensern vor Ort an? Und das haben wir eigentlich bis zu unserem Verbot gar nicht endgültig für uns geklärt oder so und haben meiner Einschätzung nach auch eigentlich gar nicht viel gemacht, was dort ankommen konnte. Wir haben Boykottaktionen durchgeführt. Das war vielleicht sozusagen das Handfesteste, neben den Demonstrationen natürlich und der Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben auch Spenden für humanitäre Hilfe gesammelt, die wir dann aber gar nicht mehr übergeben konnten, weil wir eben unser ganzes Vermögen eingezogen wurde bei den Hausdurchsuchungen. Genau. Und von unserem Selbstverständnis her haben wir eben ein paar Punkte genannt, die dann teilweise auch natürlich später gegen uns verwendet wurden. Das erste war, dass wir für eine Einstaatenlösung in Palästina uns ausgesprochen haben. Das zweite war, dass wir gesagt haben, dass der Widerstand der Palästinenser in all seinen Formen legitim ist. Und ansonsten haben wir gesagt, Naja, wir sind gegen jede Form von Rassismus, einschließlich Antisemitismus. Wir sind gegen die Gleichsetzung von Juden, Israelis und Zionisten. Wir sind gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit und wir sind internationalistisch. Es folgt ein Werbespot unseres Medienpartners Junge Welt. Die Junge Welt ist eine linke, überregionale Tageszeitung. Aktuell gibt es sie kostenlos und zwar 2 Wochen lang im Probeabo. Kostenlos und unverbindlich? Endet also wirklich automatisch? Mit kompletten Zugang zum Online-Angebot? Ja. Und mehr. Die Junge Welt verspricht eine konsequente Haltung gegen Krieg und Militarismus. Mit marxistischer Orientierung und gegen die sogenannte Zeitenwende. Ob sie dieses Versprechen hält, könnt ihr selbst prüfen. Wie gesagt, 2 Wochen lang kostenlos. Bestellt das Junge Welt Probeabo auf jungewelt.de/Probeabo. Die Belieferung endet nach Ablauf der 2 Wochen automatisch. Ihr müsst also keine Angst haben, die Kündigung zu vergessen. Okay, also ihr habt schon auch durchaus als eine linke Gruppierung verstanden oder als sozialistisch-kommunistisch oder wart ihr da schon eher pluraler aufgestellt, also eher offener für auch nicht so links gefestigte palästinensolidarische Aktivisten? Wir als Gruppe waren eigentlich halt so politisch natürlich aktiv und so, aber unser Umfeld war so halt wirklich vielfältig und bunt und deswegen also halt, wir hatten keine so richtige klare Richtung, okay. Genau, also halt, also in welche politische Richtung wir auch gehen, aber wie gesagt, wir waren einfach so viel, also unser Umfeld war eigentlich halt sehr bunt und deswegen waren wir einfach also halt richtig vielfältig. Alles klar, okay. Ich würde vielleicht noch sagen, also als Linke haben wir uns nicht verstanden als Gruppe. Wir haben auch kein revolutionäres Programm oder so gehabt, erst recht nicht für Deutschland. Das ist irgendwie auch vielleicht mit Blick auf das Verbot nochmal wichtig. Das wird uns auch nicht vorgeworfen. Also uns wird nicht vorgeworfen, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland umwälzen wollten oder so, sondern wir haben uns immer nur darauf bezogen, dass Deutschland ein siedlerkoloniales Regime unterstützt, dass Deutschland Apartheid unterstützt, Kriegsverbrechen unterstützt, ein Genozid unterstützt und dass wir das ändern wollen. Dass es mit Kapitalismus und Imperialismus zusammenhängt, das wurde bei uns diskutiert. Und ich würde persönlich sagen, von den Positionen her war PSDU sehr klar eine linke Organisation. Und letztlich kommt es ja auf die Inhalte an, unabhängig davon, wie die Leute sich im Einzelnen politisch einordnen oder verstehen. Alles klar. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu den Vorwürfen, ne, euch gegenüber. Also ihr habt es ja gerade schon gesagt, also einmal wurde euch vorgeworfen, Antisemitismus, Verbreiten von angeblich antisemitischen Klischees, aber auch Terrorunterstützung, die Rede ist von einer geistigen Unterstützung der Hamas. Was würdet ihr dem entgegnen, diesen Vorwürfen? Ich erst mal fragen, was geistige Unterstützung wirklich sein soll. Das haben wir bis heute, nicht so richtig verstanden. Genau. Also es gab auf jeden Fall also halt mehrere Vorwürfe, nicht nur geistige Terrorunterstützung oder Antisemitismus. Also die haben eigentlich ja so alles irgendwie verpackt. Mhm. Aber das hat eigentlich so alles angefangen, also eigentlich vor dem 7. Oktober, dass die eigentlich halt Hetze gegen uns so medial war. Und dann nach dem 7. Oktober, also direkt war halt, also wir hatten so eine Demonstration eigentlich am 9. Oktober in Duisburg gehabt. Und dann wurde direkt so beworben, dass das eigentlich hier, also ein Hamas-Verein, ein Demo organisiert hat. Und damit hat es angefangen, dass wir eigentlich halt so als Hamas-Unterstützer oder Hamas-Helfer bezeichnet werden. Und dann damit haben die einfach also halt direkt so Terrorunterstützung. Wenn man sagt, irgendwie Hamas-Verein ist da, dann sagt man irgendwie, die leisten Terrorunterstützung für die Hamas. Und so haben die das auf jeden Fall so also halt, also resultiert. Aber der Punkt ist, die konnten das irgendwie einfach auch nicht beweisen, weil was heißt Terrorunterstützung? Dann haben die einfach also halt noch etwas Dummeres, würde ich mal sagen, eigentlich genommen und das zwar geistige Terrorunterstützung. Mhm. So sind die einfach dazu gekommen. Also natürlich haben die einfach also halt das, wie gesagt, mit der Medialhetze, also von Hamas-Helfer, Hamas-Unterstützer und Hamas-Verein genommen und dann gleichzeitig haben die einfach gesagt, jetzt hier Antisemitismus, ihr verbreitet antisemitischer Gedankengut, ihr verbreitet irgendwie Hetze gegen Israel und ich glaube auch die Forderung nach einer Einstaatenlösung wurde euch auch ausgelegt als antisemitisch, weil das würde ja bedeuten, dass ihr den Staat Israel abschaffen wollt und das wäre ja angeblich antisemitisch. Ne? Ich glaube, so ungefähr war auch eine Argumentation. Ne? Man muss euch ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was sozusagen das Innenministerium geschrieben hat und dem, was dann später auch ein Gericht dazu gesagt hat. Also das Innenministerium hat ja einfach ein, also das Innenministerium hat das Verbot ausgesprochen und das ist ja ein exekutiver Akt, das heißt, da schaut kein Gericht der Welt jemals drüber erstmal, sondern das wird einfach gesagt. Ihr seid das, wir verbieten euch. Oder andersrum eigentlich, wir verbieten euch und das ist der Grund. So. Und wir müssen dagegen vorgehen, wir müssen uns wehren. Wir haben ja, das Land NRW vor Gericht gestellt. Wir sind die Anklagenden in dem Fall. Und wir haben jetzt im Eilverfahren eben ein Gerichtsurteil bekommen, das eben nicht endgültig ist, sondern eben ein Eilurteil. Das ist aber sehr schlecht. Und da unterscheidet sich die Argumentation nochmal ein bisschen. Das Innenministerium hat wirklich alles rausgeholt, was geht irgendwie. Also da, genau, das, was du gesagt hast, geistige Unterstützung, Einstaatenlösung, das ist antisemitisch. Unterstützung des Widerstands ist antisemitisch, aber auch so Sachen, genau, wie das Rückkehrrecht der Palästinenser, das eben von der UNO beschlossen ist, für das eine extra UNO-Organisation eingerichtet wurde, die das umsetzen soll. Das heißt sozusagen ganz klar ein Recht, das im Völkerrecht festgeschrieben ist. Da setzt sich dann einfach das NRW-Innenministerium drüber hinweg und sagt, das ist etwas Antisemitisches. Aber doch begründet, warum das antisemitisch sein soll? Ja, und zwar wurde gesagt, BDS fordert das ja auch. Das ist die Begründung. Ja, das ist richtig. Ja, da gab es auch, also die haben gesagt, ja, eigentlich, das ist, wenn die Palästinenser wirklich einfach nach Palästina, also was die eigentlich Israel nennen, zurückkehren, dann ändert sich der demografische Charakter Israels. Und somit, also halt, gibt es einfach keinen jüdischen Staat einfach in dem Sinne nicht mehr. Und dann ist er eigentlich halt antisemitisch, weil er fordert einfach, dass also der jüdische Staat oder also einzige Demokratie im Nahen Osten abgeschafft wird. Stimmt, das war dann das sozusagen, also vor Gericht, wir gehen ja nicht in den Raum rein, sondern das ist wirklich erstmal so eine Dokumentenschlacht. Und genau, das war dann die Antwort sozusagen. Wir haben ja eine Klage geschrieben, in der wir eben diese 61 Seiten Verbotsverfügung versucht haben auseinanderzunehmen. Und uns ist das, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Daraufhin hat dann die Gegenseite eine Erwiderung geschrieben und da stand dann unter anderem eben das drin. Und das ist natürlich auch sehr spannend, weil das einfach dann wirklich, also wirklich pur zionistische Position ist, die da sozusagen sich eine deutsche staatliche Institution zur Aufgabe macht. Was ja überhaupt gar nicht, also es ist nirgendwo gesetzlich vorgeschrieben. Es ist auch, es ist nicht die Aufgabe deutscher Innenpolitik, den demografischen Charakter Israels zu verteidigen. Also ich persönlich finde es immer ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, wenn Deutsche anfangen über demografischen Charakter von irgendwelchen Staaten zu sprechen. Die Zusammensetzung von Staaten. Vor allem Israel lehnt eigentlich das halt ab, weil natürlich, also halt, die sind die Besatzer und die lehnen einfach, dass die Palästinenser zurückgehen. Das kann ich eigentlich auch voll verstehen und ist ja logisch auch. Aber dass jetzt eigentlich Deutschland irgendwie sich hinsetzt und sagt, nee, das wollen wir auch nicht, ist irgendwie komisch. Besonders einfach, dass man sagt, irgendwie einfach also hat Innenministerium, setzt sich einfach also halt für die innere Politik und innere Schutz eigentlich halt im Land und sagt, ja, da wollen wir einfach also halt das, was die Zionisten irgendwie einfach also halt haben wollen. Ist, ja, das ist also, was ja irgendwie so sehr komisch ist. Genau, was noch, also man kann ein bisschen Bullshit-Bingo eigentlich mit dieser Verbotsverfügung spielen. Ja, antisemitische Klischees, das hattest du schon genannt. Das ist dann halt sowas wie, naja, wenn man darauf hinweist, dass die israelischen oder pro-israelischen Demonstrationen in Deutschland viel kleiner sind als die pro-palästinensischen. Das laut, und das, ne, obwohl sozusagen die palästinensischen mit oder pro-palästinensischen mit massiver Repression überzogen werden, während für die pro-israelischen Demos Riesenwerbung gemacht wird von allen Parteien und so weiter und so fort. Wenn man darauf hinweist, dass die Mehrheit der Deutschen gegen die Waffenlieferung, gegen den Genozid und so weiter ist. Und dann sagt, naja, es ist eine Minderheit, die hinter Israel steht. Es ist aber eine Minderheit, die mächtig in diesem Land ist, die Gelder hat und so weiter. Das heißt ja Aluhüte, ne? Jüdische Weltverschwörung ist das. Ach so, ja. Dann, also, ne, sozusagen, ich denke mir dann halt, gut, wenn ich über mächtige, reiche Menschen rede und ihr an Juden denkt, dann habt ihr ein Problem und nicht ich, aber offensichtlich hat das NRW-Innenministerium oder der Verfassungsschutz in NRW dieses Problem. Sie haben uns das dann auf jeden Fall auch angedichtet. Widerstand natürlich, also Widerstand, jede Form von Widerstand ist Terrorismus, also bis hin zu Steine schmeißen wird sozusagen schon, also in Palästina sozusagen, wenn Jugendliche Steine auf Besatzer werfen, dann wird das schon in die Nähe von terroristischen Handlungen gerückt. Das NRW-Innenministerium erklärt auch Organisationen zu Terrororganisationen, die überhaupt gar nicht in Deutschland oder von der EU als Terrororganisation eingestuft sind und so weiter und so fort. Das ist jetzt das, was das NRW-Innenministerium macht. Mhm. Und das Gericht, also das Oberverwaltungsgericht in Münster, vor das wir eben als erstes ziehen mussten und wo wir ja im Hauptsacheverfahren auch noch stehen, hat im Eilverfahren ein Urteil gefällt, wie gesagt, das sehr, sehr schlecht ist. In diesen Eilverfahren wird nicht auf alle Vorwürfe eingegangen, sondern das ist eine sogenannte summarische Prüfung. Und da haben sie ja gesagt, naja, sie denken, dass der Vorwurf der Hamas-Unterstützung gerechtfertigt ist und deswegen prüfen sie alles andere nicht, weil das reicht schon, um unser Verbot erstmal aufrechtzuerhalten. Darum geht es ja beim Eilverfahren. Wir haben gesagt, wir wollen legal sein, bis das endgültige Urteil gefällt wird. Umgekehrt wollen sie uns natürlich illegal halten, bis das endgültige Urteil gefällt ist. Und für sie ist es dann auf jeden Fall ein Gewinn, weil sie, wenn wir jetzt in, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahren wieder legal sind, dann ist es sozusagen für uns natürlich trotzdem eine miese Niederlage. Und in diesem Gerichtsurteil hat dann das Oberverwaltungsgericht erklärt aus seiner Sicht, was geistige Unterstützung bedeutet, geistige Terrorunterstützung, weil dazu muss man auch nochmal sagen, Terrorunterstützung ist ein Straftatbestand in Deutschland. Den kann man relativ leicht nachweisen. Ne? Also eine Organisation wird zur Terrororganisation erklärt. Gut, das kann man jetzt im Einzelnen dann gut oder schlecht finden. Auf jeden Fall ist es dann verboten, für diese Organisation zu werben, ihre Logos zu verbreiten, Geld für sie zu sammeln, Waffen zu sammeln, zu rekrutieren und so weiter und so fort. Das haben wir alles nicht gemacht. Das werben wir uns auch nicht vor. Deswegen kam dann dieses Ding mit dem Geist-Ding, was halt so total bescheuert klingt und was dann die Medien ja zum Beispiel auch gar nicht übernommen haben, weil es eben so bescheuert klingt. Die haben dann nur Terrorunterstützer gesagt. Und das Gericht hat jetzt gesagt, naja, ihr habt das gemacht, also geistige Terrorunterstützung, indem ihr die Hamas verharmlost habt. Das ist schon mal ziemlich krass auch, weil also Verharmlosung ist ja erstmal sehr subjektiv. Das hat man dann im Einzelnen auch nochmal gesehen. Aber vor allem aus Verharmlosung, das wird dann zu etwas Ähnlichem wie Unterstützung. Und das ist natürlich, also im nächsten Schritt könnte man dann daraus ja auch einen Straftatbestand eigentlich machen. Ein spannendes Konstrukt. Genau. Sehr gefährlich. Voll. Und wie haben wir das gemacht mit der Verharmlosung? Naja, wir haben einen einzigen Text als PSDU zur Hamas damals veröffentlicht und das war zum Verbot von Hamas und Samidun, wo wir gesagt haben, wir finden die beiden Verbote falsch. Und in Bezug auf die Hamas haben wir das dann auch begründet. Interessanterweise ist dieser Text in der Verbotsverfügung gar nicht aufgetaucht. Also entweder haben sie schlecht recherchiert oder sie fanden den so unverfänglich, dass sie ihn selber gar nicht gegen uns in Stellung gebracht haben. Wir haben ihn dann ins Gerichtsverfahren erst eingebracht und haben gesagt, naja, warum habt ihr das nicht benutzt? Da haben wir sehr klar gesagt, was wir von der Hamas halten. Und erst das Gericht hat das dann genutzt. Und was haben wir jetzt dazu gesagt? Wir haben gesagt, naja, die Hamas ist ganz nüchtern betrachtet, egal was man jetzt von ihr halten mag, ist sie eine Partei mit einer Massenbasis, sie ist eine Bewegung und sie hat einen militärischen Flügel. Sie ist in fast keinem Land der Welt, wenn man jetzt den Westen mal außer Acht lässt, als Terrororganisation eingestuft. Also je nach Zählung sind es irgendwie 30 bis 40 Länder von irgendwie über 190 Staaten, die sie eingestuft haben als Terrororganisation. In allen anderen Ländern wird sie als normale Partei erstmal einfach behandelt. Sie ist 2006 hat sie die Wahlen in Palästina gewonnen und auch nach aktuellen Umfragen ist sie die wahrscheinlich, also die beliebteste oder stärkste Partei in Palästina. Und unabhängig davon, ob man jetzt der Meinung ist, dass sie legitimerweise immer noch in Gaza herrscht oder nicht, ist sie die Regierung. Das heißt, jeder muss mit ihr zusammenarbeiten, ob das jetzt die UNO ist, ob das das Rote Kreuz ist oder sonst. Alle, die in Gaza irgendwas machen wollen, kommen nicht um diese Kraft herum. Und aus unserer Sicht, wir finden, sie ist keine Terrororganisation, wir lehnen dieses Konstrukt überhaupt ab. Und wir haben gesagt, dass sie aus unserer Sicht als Organisation selber nicht antisemitisch ist, was ihr immer vorgeworfen wird, wofür dann ja verschiedene Gründe angeführt werden, zum Beispiel die Charta von 88, die völlig überholt ist und so weiter und so fort, oder irgendwie Vorurteile in der Bevölkerung, in der Einfachen oder in der Basis. Aber wir haben gesagt, als Organisation selber halten wir sie nicht für antisemitisch. Und das hat gereicht. Das ist Verharmlosung und das wiederum ist dann die geistige Unterstützung. Also ich finde, man kann bei der Thematik Hamas auch anderer Meinung sein, ne? Oder auch Sichtweise vielleicht auch kritisieren. Aber dann daraus zu knüpfen, dieses Konstrukt, dass ihr dann direkte Unterstützer seid von Terrorismus, das ist natürlich schon krass, ne? Und Ja, interessant. Okay, vielleicht kommen wir ein bisschen zu euch beiden, wie ihr das eigentlich als erlebt habt persönlich. Also habe ich auch gelesen auf Instagram zum Beispiel, dass, glaube ich, bei dir Polizisten auch sogar bei der Arbeit erschienen sind oder ja. so und dass du dann quasi auch ein Berufsverbot damit dann ausgelöst wurde oder erlebt hast. Vielleicht könnt ihr ein bisschen beschreiben, wie ihr das selber wahrgenommen habt, die Anklagen, die Repressionen und die Hausdurchsuchungen oder den ganzen Prozess so persönlich. Also die Repression war auf jeden Fall also halt vor dem 7. Oktober, also halt so gegen Palästina Bewegung und wir haben eigentlich das etwas erlebt, aber danach, also halt nach dem 7. Oktober, hat eigentlich so alles massiv zugenommen. Und genau, also dann gab es einfach die Hetze und dann haben die einfach uns wahrscheinlich beobachtet direkt nach dem 9. Oktober und haben die einfach also halt sich hingesetzt und haben an unserem Verbotsverfügung gearbeitet. Die Verbotsverfügung selbst haben die eigentlich halt im März schon fertig geschrieben, unterschrieben und dann haben die gesagt, jetzt muss die Gruppe sofort also verboten werden, weil sie gefährlich fürs Leib und Leben aller jüdischen Menschen in Deutschland sind. Also die haben so uns direkt als gefährlich dargestellt und dann haben die dann doch 2 Monate gewartet, bis sie uns verboten haben. Und in dieser Zwischenzeit hat eigentlich also auch Leon sein Urteil wegen von der Reuters und die Allah Intifada im April bekommen und danach haben die das direkt so, die haben glaube ich auch darauf gewartet und dann haben die Hausdurchsuchungsbeschlüsse geholt und dann sind die zu uns nach Hause gekommen. Dann, also das ist eigentlich so Repression gegen die ganze Palästina-Bewegung, die wollten einfach also halt so viel wie möglich irgendwie einfach also halt machen, damit die uns einschüchtern, also halt als Bewegung und nicht nur als PSDU. Aber bei uns haben eigentlich mehrere Sachen irgendwie einfach so zusammengespielt. Das erstmal zum Beispiel haben die uns als Mobilisierungsfaktor gesehen. Das haben die auch nachher geschrieben in deren Erwiderung. Und dann gleichzeitig Verfassungsschutzbericht steht das. Genau, und danach, also halt beim Erwiderung vom NRW-Innenministerium stand auch das nochmal. Also mehrmals haben die geschrieben, dass wir... Einfach noch erwähnt im Bericht des Verfassungsschutzes? Oder? In mehreren, wir haben es in zwei oder drei schnell reingeschaut. Ja, die sehen uns einfach also halt als Mobilisierungsfaktor in NRW. Und deswegen haben die einfach uns als BSDO rausgesucht, wahrscheinlich. Also halt, es gab auch auf jeden Fall mehrere Gründe. Und dann trotzdem, vielleicht haben die einfach selber gesehen, okay, das ist eigentlich halt etwas dumm, lassen wir einfach... in der Schublade und dann 2 Tage vor unserem Verbot gab es einfach Korruptionsskandal von unserem NRW-Innenminister und dann waren die eigentlich halt 2 Tage nachher bei uns am 16. Mai und die haben eigentlich 4 Objekte durchsucht. Also wir waren die also halt Gruppenmitglieder und die haben die Wohnungen einfach durchsucht. Also bei mir war das besonders, weil ich bin der einzige Palästinenser oder mit palästinensischen Hintergrund eigentlich halt von der viel Betroffenen und dann bei mir waren die direkt mit Schlüsseldienst im Einsatz. Also das heißt, die haben einfach gar nicht versucht zu klingeln oder irgendwie einfach so halt zu rufen oder so. Die wollten irgendwie einfach so halt unbemerkt in die Wohnung reinkommen, haben die das auch gemacht. Ich war ähnlich zu Hause, aber ich hatte eigentlich halt so einen Besucher und die haben eigentlich so ihn geweckt. Alle anderen haben die eigentlich so halt die wach geklingelt, bis die Tür aufgemacht haben. Und das war eigentlich halt so erste so rassistische Behandlung, die eigentlich so halt gemacht haben gegenüber Palästinensern. Und deswegen also kann man einfach so von antipalästinensischen Rassismus reden. Und weil ich eigentlich halt nicht zu Hause war, haben die einfach also dann meinen Arbeitsplatz durchsucht. Also erfolgslos haben die eigentlich nachher einen Bericht geschrieben, dass eigentlich halt die keine private Gegenstände oder irgendwas Privates gefunden haben. Die haben eigentlich von der Arbeit auch nichts mitgenommen. Trotzdem eigentlich, das hat dazu geführt, dass ich eigentlich halt nachher suspendiert wurde und dann eigentlich halt so die Repression auch von der Arbeit bekommen habe. Also die anderen haben auf jeden Fall so halt auch das so sehr schrecklich erlebt, weil die wurden über deren Rechte einfach gar nicht aufgeklärt. Man hat gar nicht gesagt, was man darf und was man nicht. Die haben gesagt, jetzt sitzt ihr einfach so halt im Wohnzimmer und ihr bewegt euch nicht und wir machen einfach alles fertig und wollten die einfach so halt die Wohnungen durchsuchen. Und dann haben die einfach das auch gemacht. Also die 2 anderen wussten leider eigentlich halt nicht, was die jetzt eigentlich halt durften, was nicht. Und deswegen haben die nichts dazu gesagt. Bei Leon wusste er das und dann trotzdem eigentlich halt hat nichts gebracht. Also dass du deine Rechte kennst, ist gut für dich, also schön. Aber also bringt dir nichts eigentlich, also auch am Ende des Tages. Und deswegen also halt war, also haben die einfach im Endeffekt das gemacht, was die machen wollen. Dann haben die einfach also alles beschlagnahmt, was die also halt gefunden haben in Bezug zu Palästina. Die haben so Flyer, Sticker, PCs, Laptops, Handys etc. so halt und alle Speichermedien, die man finden konnte, und dann plus Kufia und T-Shirts. Also Kufia bei Leon haben die entklappt, beschlagen haben, und bei mir haben die zwei, also zwei T-Shirts, also halt einmal gibt es eigentlich so Palästina-Umriss in palästinensischen Farben, und einmal stand einfach drauf auf Arabisch, ich bin Palästinenser, also das ist eigentlich halt nicht so vorwärtig, aber trotzdem, ich habe die mitgenommen. Und genau, also wie gesagt, auf der Arbeit haben die nichts mitgenommen. Also was ja eigentlich halt Repression angeht, also die Hausdurchsuchungen an sich, die wollten einfach, die haben gesagt, ja, wir wollen einfach erstmal feststellen, also halt, wie viele Mitglieder hat die Gruppe etc., wie diese Struktur einfach genau also halt aufgebaut ist. Aber das war gleichzeitig eigentlich medialer Show, weil die wollten zeigen, dass wir einfach also halt durchgreifen, Genau, und Antisemitismus einfach nicht tolerieren und Terrorismus bekämpfen etc. Deswegen also halt waren gleichzeitig, also halt um 6 Uhr morgens waren die Polizisten eigentlich vor Ort, und auch gleichzeitig waren die Medien an alle 4 Objekten. Das heißt nicht nur irgendwie an 2 Objekten und dann sind die Teams irgendwie wieder weitergefahren, sondern einfach 4 Objekte, 4 Kamerateams haben eigentlich halt direkt so uns als Terrorunterstützer und Hamas-Helfer haben die einfach uns genannt an dem Tag, und dann direkt haben die einfach so halt sich als so die Helden einfach so halt verkauft. Und an dem Tag hat Herbert Reul auch direkt so ein Interview bei ihm im Haus eigentlich gegeben, dass er jetzt einfach heute die Gruppe verboten hat, weil der eigentlich halt Antisemitismus nicht tolerieren wird oder werde, und dass der eigentlich halt auch hat an dem Tag gesagt, hinter Palästina-Solidarität verbiegt sich meistens oder in meisten Fällen eigentlich halt nichts anderes als Judenhass, genau wie bei der heute verbotenen Organisation. Und also der hat eigentlich direkt so im Allgemeinen gesagt, Palästina-Solidarität ist ja eigentlich halt Judenhass, und heute haben wir einfach, also hat eine Gruppe, die eigentlich halt nur Judenhass verbreitet, verboten, und hat der einfach dann gefordert, dass andere Organisationen auch verboten werden sollen etc. Genau, also halt, das ist eigentlich halt so, was ja eigentlich an dem Tag passiert. Repression haben wir einfach nachher erlebt, indem wir, also halt, Leon zum Beispiel durfte zweimal nicht auf Demos, also halt gehen, der hat Demoverbote bekommen. Wie gesagt, ich wurde suspendiert. Bei einer anderen Betroffene wurde, die haben gesagt, dass die eigentlich halt nachher in ihr Bankkonto eigentlich halt reinschauen wollen, haben die auch gemacht. Sie hat danach die Rechnung dafür bezahlt. Und genau, also bei der vierten Person haben die eigentlich halt sein Handy und das Handy von seiner Frau eigentlich mitgenommen. Einen Monat später hat das LKA das als rechtswidrig eingestuft, und die haben also dieses Sicherstellungsbescheid zurückgenommen. Und dann trotzdem bisher haben die einfach also halt die Geräte nicht zurückgegeben. Also das ist eigentlich halt so die Versuche, so einfach uns einzuschüchtern. Fällt mir gerade eigentlich nichts mehr ein. Also wie war eigentlich halt bei dir so an dem Tag? Weil du hast die, also die haben mich weder einfach also zu Hause noch auf der Arbeit gefunden, weil ich weder hier noch dort war. Aber deswegen, also halt, ich habe die einfach gar nicht gesehen. Ich konnte nicht mit denen nicht reden und so. Deswegen weiß ich nicht, wie die einfach drauf waren. Also ja, also wir haben den direkten Vergleich hier mit Samidun, weil wir ja auch mit Betroffenen von den Genossen im Austausch sind, und bei uns war es schon softer, ne? Also Parallelen oder also was sozusagen bei uns gleich war, wie bei ihnen, war eben das mit den Kamerateams, die dann irgendwie dort waren. Also bei uns war es die Springerpresse und WDR und WAZ war, glaube ich, später auch da, zumindest haben die mein Haus abfotografiert. Bei Zaid war es so, dass der Spiegel dort war. Die sind dann tatsächlich asozialerweise auch noch ins Haus später rein und haben dann an seine Wohnungstür geklopft. Ja, das ist ja krank, Alter. Ja, Dreckspresse einfach. Und genau, das war gleich, aber der Unterschied war schon, ne? Also bei uns sind sie relativ zivilisiert gekommen, sag ich mal. Also sie hatten keine Masken, sie hatten keine gezogenen Waffen oder so. Sie haben geklingelt, außer eben bei Ahmad. Also das heißt, das waren dann so Kleinigkeiten, ne? Bei einer haben sie dann bei allen Nachbarn geklingelt, damit natürlich alles schön mitkriegen, das kennen wir auch schon. Bei mir weiß ich das nicht, aber ne, sie haben sozusagen sie haben mich aus dem Bett geklingelt Und dann habe ich halt den Spion geguckt, dann stand halt erstmal irgendwie jemand in Zivil und ich habe es gar nicht gerafft in dem Moment und Tür auf und dann stehen die dann halt alle da und drängen halt irgendwie so rein, versuchen Handy wegzunehmen und so, aber ne, ich habe dann zum Beispiel Handy nach hinten gepackt und sie sind jetzt nicht körperlich geworden. War das eigentlich im Moment, also auf euch beide, auf dich, also schon ein krasser Schock, also habt ihr damit gerechnet so, war das eine große Überraschung oder war das schon so irgendwie, ich würde gerade mir das ein bisschen vorstellen, so macht die Tür halt auf und ich habe so normalen Typen, plötzlich stehen da Bullen vor der Tür, ja. So, also was, wie fühlt man sich im Moment so, ich, Also wir haben vorher ein paar Mal drüber gesprochen, also Hausdurchsuchung, dass das realistisch ist. Ja. Verbot, glaube ich, damit hat keiner gerechnet, aber Hausdurchsuchung schon. Ich muss sagen, bei mir war es so, dass ungefähr so 1-2 Monate vorher ich nicht mehr so damit gerechnet habe. Also ich bin vorher immer ins Bett, jedes Mal mit dem Gedanken, okay, um 6 Uhr können sie halt irgendwie in der Wohnung stehen. Und dann im Frühjahr 24 war es dann ja plötzlich so, dass in Deutschland mal so langsam in den Medien drüber gesprochen wurde, könnte schon sein, dass Israel da Kriegsverbrechen begeht und so. Und das war so ein bisschen, okay, Deutschland kommt jetzt nicht in der Realität an, aber ist nicht mehr so 100 Parallelwelten entfernt, sondern vielleicht nur noch so 50. Und das hat bei mir so ein bisschen die Illusion geschürt, zu denken, ah, okay, dann wird die Repression jetzt auch ein bisschen weniger krass. Also wir haben ja auch naiver geworden. Ja, genau. Wir haben ja auch Sachen gewonnen, ne, vor Gericht. Also die haben ja am Anfang Genozid verboten, fast überall in Deutschland. Das wurde vor Gericht gewonnen. From the River to the Sea hatten wir auch gute Urteile und so weiter und so fort. Also die krasseste Repression hatte man dann zwischenzeitlich den Eindruck, ist so ein bisschen zurückgegangen. Und das war noch bevor dann diese ganzen Hausdurchsuchungen kamen. Die kamen dann ja später, ne, wo dann Leute wirklich für Postings oder so bei Instagram dann einfach Bullen zu Hause hatten. Genau, das hat uns so ein bisschen eingelullt, sodass ich dann, es war 6 Uhr morgens, es war genau die Zeit, mit der ich gerechnet habe. Und ich guckte durch die Spur und dachte so, was macht der Handwerker hier? So um 6 Uhr morgens, lass das. Und ja, das war auf jeden Fall schlecht. Also ja, überrascht hat das uns auf jeden Fall. Also halt, wie gesagt, also man hat dann damit gerechnet, dass sie irgendwann mal kommen, aber mit der Zeit ist man etwas naiver geworden. Aber gleichzeitig eigentlich halt, seit November haben wir, glaube ich, irgendwie damit gerechnet und haben gesagt, ja, kann sein, dass wir einfach also jetzt Hausdurchsuchung kassieren. Was macht man? Also wie willst du dich jetzt vorbereiten? Weil du hast nichts Illegales zu Hause, was du einfach verbieten willst, weißt du? Also vorbereiten kann man einfach also halt nicht. Man kann eigentlich halt ein paar Sachen sperren, wie zum Beispiel PCs etc. Aber so halt, du kannst jetzt einfach irgendwie nichts wegpacken, weil du hast auch nichts Illegales, was man einfach, bevor man eigentlich so anfängt. Das bringt auch nicht sein, Rechte zu kennen, weil sie dann darauf scheißen. Genau. Ja. Also das war auch genau die Situation. Also man muss sich vorstellen, meine Wohnung ist jetzt nicht so groß und die wurde einfach so als Abstellkammer. Also nach jeder Aktion einfach alles wurde immer bei mir reingeworfen. Ich fand das richtig auch, ätzend. Weniger. Und dann war einfach der Flur voll mit allem. Ne? Also ich hatte irgendwie, wir hatten kurz vorher noch neue Flyer bestellt, wir haben ein paar 10.000 Flyer und Sticker und so und Schilder und Fahnen und alles. Pavillon, Musikanlage, das haben sie übrigens auch alles mitgenommen, ne? Also auch Pavillon und Musikanlage. Dann kommen halt diese Bullen und es gab einen, also die haben sich unterschiedlich verhalten. Ne? Es gab einen, der hat auf überkorrekt gemacht, dann gab es einen, der mich bedroht hat, also als ich auf meine Rechte bestanden habe, mir gedroht hat, andere Seiten aufzuziehen und so. Bad Cops da, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Es war nicht so raffiniert, muss man sagen, weil einfach am Ende, waren es halt irgendwie alles Schweine so und keine Ahnung. Es gab dann einen, der hat tatsächlich mich versucht zu provozieren. Der hat auch dann später gesagt, ich wäre ja ein Straftäter, obwohl ich einfach noch nie in meinem Leben rechtskräftig vor. Also ich habe eine verurteilt und die ist nicht rechtskräftig. Der hat dann auch zum Beispiel gesagt, die waren ein bisschen angepisst, weil so viel Kram bei mir war. Und ich wohne auch noch so relativ hoch so im Haus. Deswegen, das mussten sie alles runterschleppen. Das war wenigstens so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen gefreut natürlich. Und der eine meinte so, ja, warum habt ihr hier so viel Zeug? Wir dachten, ihr hättet das alles schon weggebracht. Und das war so, hä? Also was denn? Das sind unsere Flyer und unsere Sticker. Die verteilen wir halt überall. Mhm. So, was soll? Wir haben nichts zu verstecken. Das war halt so ein bisschen absurd. Aber sie wussten selber, und das war der interessante Vergleich so mit Samidun, dass sie bei uns wussten, dass wir nicht gefährlich sind. Also sie wussten, dass das völliger Schwachsinn ist. Mhm. Das hat man auch einfach an der, ich sag mal so, laxen Umgang mit uns. Also wie gesagt, die hatten keine Sorge, ihre Identität irgendwie zu schützen. Die haben ihre Namen gesagt, die haben, einer hat mir gesagt, so irgendwie, wo er herkommt und so. Und es gab auch zum Beispiel so eine Situation, also man darf dann ja nur in Begleitung auf Toilette gehen, so, ne? Weil ich könnte dann ja, das wurde mir so, ich könnte ja eine Schere nehmen und die angreifen. So. Und beim zweiten Mal fanden sie es dann nicht so wichtig, mich auf der, also weil ich dann zum einen gesagt habe, so, ich muss wieder, darfst gerne mitkommen, und das fand er irgendwie nicht so witzig, und dann ist er gar nicht mitgekommen und dann war ich halt irgendwie alleine auf Toilette. Und bei Samidun war das anders. Sie haben, da war ja wirklich jahrelange Hetze, sie wurden zusammen mit Hamas verboten, sie werden eigentlich im Diskurs immer wieder als Terrororganisation dargestellt, obwohl sie auch nicht als Terrororganisation eingestuft sind oder so, also in Deutschland nicht, tatsächlich ja in Israel schon länger, und mittlerweile auch in den USA und in Kanada. Und diese ganze Hetze, also da glaube ich einfach, haben die Bullen ihre eigenen Lügen geglaubt. Ja. Ja. Die sind nämlich da wirklich maskiert rein. Sie haben bei einem die Tür aufgesprengt, bei den anderen alle, ne, mit gezogener Waffe rein. Die Leute mussten sich auf den Boden legen, ausziehen und so weiter und so fort. Genau, das waren schon sehr wesentliche Unterschiede, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, also die haben uns eigentlich halt, glaube ich, seit November auch, also hat irgendwie so begleitet immer, die Verfassungsschutz war wahrscheinlich eigentlich halt immer auf unserer Demos und so, und die haben eigentlich uns vielleicht näher kennengelernt, deswegen haben die diese Lügen einfach selber nicht geglaubt, aber das war einfach, also halt irgendwie gewollt, dass dieser Gruppe jetzt verboten werden muss, damit irgendwie einfach, also halt jetzt diese mediale Hetze und diese Show und gleichzeitig die Repression ein bisschen zunimmt, damit die Gruppen auch, also halt eingeschüchtert werden. Bei Samdun war das einfach, dass die halt selber geglaubt haben, also halt auch so sogar die Einsatzkräfte selbst. Mhm. Also das war, glaube ich, der Unterschied. Also bei mir auf der Arbeit waren die auch, also laut meinem Arbeitskollege, auch sehr nett, und die haben einfach, sind die einfach auch so reinkommen und so, und dann meinen Besuch haben die eigentlich so auch, also halt, was heißt nett behandelt, also ganz normal, aber trotzdem hatte der gar kein Recht. Immerhin, die haben einfach sein Handy irgendwie einfach nicht genommen oder irgendwie nicht so reingeschaut. Der musste einfach nur sein Handy erstmal entsperren, und dann durfte er eigentlich halt ihn behalten, aber nicht benutzen. Aber ansonsten, man kann einfach dafür nicht dankbar sein, weil das ja eigentlich deren Job ist, dass die einfach das machen und nicht das irgendwie. Klar, klar. Genau. Mhm. Aber ja, ansonsten, also wie gesagt, das war so anders, dass die Einsatzkräfte selbst einfach bei uns nicht geglaubt haben, als bei Samidun. Genau, also ne, wenn wir sagen, sie haben sozusagen unsere Rechte verletzt, dann hat das sozusagen verschiedene Seiten. Also ich habe darauf bestanden, dass ich bei der Durchsuchung dabei sein darf, was tatsächlich, ne, ein Grundrecht ist. Und ich habe gesagt, ich will zuerst alles lesen, dann möchte ich bei allem dabei sein, und dann soll alles nacheinander durchsucht werden. Und dann war die Antwort einfach, ja, wir wollen nicht den ganzen Tag hier sein. Dann habe ich da dreimal drauf bestanden, und dann wurde gesagt, hier, wir ziehen gleich andere Seiten auf, wenn sie weiterhin nicht kooperieren. Also ne, auch seine Rechte bestehen heißt halt, nicht zu kooperieren. Und dann überlegt man sich halt, ne, will ich jetzt irgendwie nächsten, in meinem Fall waren 6 Stunden, mit gefesselten Händen auf der Couch sitzen oder nicht. Und die verarschen einen natürlich auch. Also bei mir zum Beispiel, sie wollen ja immer, dass man irgendwelche Protokolle unterschreibt, weil die Grundregel ist, nicht zu unterschreiben, was sie einem vorlegen. Bei mir haben sie dann gesagt, sie hätten mit ihren Kollegen telefoniert und alle anderen 3 hätten unterschrieben. Er war gar nicht da, das heißt, er hat schon mal nicht unterschrieben, einer hat unterschrieben und danach ihre Unterschrift zurückgenommen, und die dritte Person hat leider unterschrieben. So, das heißt, da verarschen sie einen. Dann gibt's, dann plaudern sie ja mit allen, ne, weiß ich nicht, hier schöner Ausblick, was kostet das? Genau, dann Vertrauen zu gewinnen. Genau, dann wird man auch einfach anfängt. So, dann kommt so zwischen, ja, liegt jetzt so vielleicht eine Mitgliederliste rum? Also so, ne, ist teilweise auch ein bisschen billig, oder sowas wie, naja, ist das Handy übrigens mit Face ID zu entsperren? Ne? Nein, ich weiß auch warum, sie dürfen einem ja das vors Gesicht halten, sie dürfen auch den Finger drauflegen, das ist alles leider erlaubt, auch vom Gericht bestätigt, das ist keine Nötigung oder so, deswegen sollte man das auf keinen Fall machen. Da haben sie relativ schnell gemerkt, dass sie da nicht so viele Möglichkeiten zumindest bei mir hatten. Genau, aber ne, weiß ich nicht, jetzt gehen sie halt irgendwie ins Schlafzimmer von einem Ehepaar und dann lachen sie da die ganze Zeit und man weiß gar nicht, was sie da machen oder solche Sachen, oder wollen irgendwie, sie durchsuchen dann auch, ne, das, die Zimmer von den Eltern bei der einen, und wollen dann auch das Geld von den Eltern mitnehmen. Kinderzimmer werden durchsucht und so weiter und so fort, Mitbewohnerzimmer und so. Schon ein krasser Eingriff in die Privatsphäre und auch also die Willkür, die man da sieht, ne? das macht ja auch was mit einem. Sodass und rechtswidrig vor allem halt auch. Ne? Ja. Genau, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wie man euch jetzt noch unterstützen kann in der Situation, wie es jetzt für euch weitergeht. Ich habe gehört, dass ihr auch, oder es gibt auch ein Komitee, was euch unterstützt. Vielleicht könnt ihr da nochmal irgendwie ein bisschen erklären, genau, wie man jetzt euch solidarisch sein kann, wie es für euch weitergeht und ja, also das Verbot erstmal war eigentlich halt so Einschüchterungsversuch, damit die einfach also halt uns abschrecken und dass wir einfach also halt nichts mehr machen. Also halt, sie haben, glaube ich, die Falschen getroffen. Also dann, ja, also wir haben direkt gesagt, wir klagen dagegen. Wir gehen auf jeden Fall dagegen juristisch vor. Haben wir erstmal Klage erhoben und dann eigentlich so also einen Antrag, also Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und ja, also wir sind jetzt einfach mit dem juristischen Kampf. Hat das, also im Mai, Juni hat sich ein Komitee gegen das Verbot gegründet. Also es ist wichtig zu betonen immer, wir sind kein Teil des Komitees, also ein paar anderen politischen also Kräfte oder also halt engagierte Leute haben eigentlich das Komitee gegründet, um uns zu unterstützen, also und uns in unserem entscheidend juristischen Weg zu begleiten. Also die veröffentlichen also halt die also halt Verbotsverfügung, Hausdurchsuchungsbeschlüsse etc., alle juristischen Sachen eigentlich halt, die wir jetzt haben und die Neuigkeiten, was jetzt eigentlich gerade mit uns passiert. Gleichzeitig, die sammeln die Spenden für uns, also um unser Gerichtskosten eigentlich halt zu decken, weil ja, durch diese Hausdurchsuchungen etc. haben wir beide ungefähr so einen Schaden von 25.000 Euro erlitten und obendrauf kommen noch eigentlich halt etwa 10.000 Euro. Bald werden auf jeden Fall die mehr. Das sind Gerichtskosten, Anwaltskosten etc., was sehr einfach nachher entstanden ist. Deswegen also halt Support wäre auf jeden Fall also halt so das Komitee zu verfolgen, also halt die ganze Zeit eigentlich halt zu gucken, was man einfach also halt irgendwie für Neuigkeiten hat und ja, also halt auch zu spenden, zu also von PSDU eigentlich also immer wieder zu erzählen und sich einfach gegen das Verbot zu positionieren, weil, wie gesagt, also halt, wir sind jetzt einfach nicht am Ende, wir sind mitten im juristischen Kampf, wir warten auf Urteile, wir haben eigentlich halt so, also viele Sachen hängen damit ab, weil wir haben das, glaube ich, noch gar nicht gesagt, mit Kontaktschuld und ja, uns wurde einfach also halt Kontaktschuld vorgeworfen und jetzt, wo wir verboten sind, gibt es einfach also halt jetzt Urteile gegen, wegen Kontaktschuld mit PSDU und deswegen, das wird einfach auf jeden Fall also halt irgendwie auch, glaube ich, massiver zunehmen. Daher, also es ist wichtig, dass man gegen das Verbot positioniert, damit das einfach irgendwann mal aufhört und damit wir vielleicht irgendwie so auch im juristischen Kampf weitergehen können. Also es gibt jetzt einfach, also halt, wie gesagt, diese Klagen gegen das Verbot, aber es gibt auch, also halt mein Berufsverbot, der danach irgendwie auch so also halt gekommen ist, weil mir wurde verfassungswidrige Gesinnung vorgeworfen und das hat man eigentlich halt auch damit irgendwie also halt bestätigt oder begründet. Erstmal, weil ich eigentlich bei PSDO Mitglied war und zweitens, weil ich mich von der PSDO nicht distanziert habe, aber drittens, weil ich juristisch gegen das Verbot vorgehe. Und also einmal hast du eigentlich das Recht auf Rechtsschutz, das ist eigentlich dein Grundrecht sozusagen, aber gleichzeitig bist du verfassungsfeindlich, wenn du es ausübst. Also das wurde mir einfach so vorgeworfen, eigentlich also in diese Kündigungsschreiben. Deswegen also halt, ist es eigentlich halt so wichtig, uns zu unterstützen in diesem Weg, weil wenn wir eigentlich halt auch jetzt nur deswegen auch kriminalisiert werden und wir einfach also halt irgendwann mal da alleine stehen, dann ich glaube, dann können die einfach also halt auch jetzt dann weiter nutzen gegen andere Gruppen und andere Organisationen bundesweit und nicht nur in NRW. Vielleicht noch, also wir reisen ja auch viel rum, das ist, wir sind da ein bisschen an unserem Limit mittlerweile, aber was wir halt schon viel machen, ist, dass wir gemeinsam mit dem Komitee eben in Städte gehen, also wenn wir eingeladen werden und dann da einfach über unser Fall berichten und so weiter und so fort und dann eben auch genau diese Diskussionen führen, ne? Also sozusagen, was bedeutet eigentlich unser Verbot für andere, weil es geht eben am Ende nicht nur um uns, klar, sie wollten uns als Gruppe natürlich treffen und sie wollten hier in NRW sozusagen einen Mobilisierungsfaktor quasi ausschalten. Aber am Ende geht es natürlich darum, die Bewegung als Ganze zu treffen. Und diese Kontaktschuld, das ist eine Kette mittlerweile, ne? So, und sie bereiten weitere Verbote vor in Hessen. Also haben sie den Palästina e.V. jetzt auf dem Kieker, den sie eben auch verbieten wollen, obwohl der sich eigentlich schon aufgelöst hat, interessanterweise. Das BDS-Verbot, das hat jetzt die Bundestagsresolution gegen Antisemitismus, wie sie sich nennt, ja auch gesagt, ne, sie wollen BDS verbieten. Mhm. Und wir hatten, uns wurde Kontakt zu BDS vorgeworfen, das heißt, sie werden das auch umdrehen und werden auch sagen, unter anderem hat BDS Kontakt gehabt zu verbotenen Organisationen hier. Genau, das kann am Ende alle treffen. Und deswegen ist es auch wichtig zu zeigen, dass wir uns eben nicht spalten lassen, dass wir uns nicht voneinander distanzieren. Das ist sehr cool, dass uns, also mittlerweile, glaube ich, waren wir in, weiß nicht, über 20 an die 30 Städten in Deutschland bei verschiedenen Organisationen, die damit natürlich direkt auch zeigen, sie sind nicht bereit, irgendwie auf diese Strategie des Staates reinzufallen und sich von uns zu distanzieren und sich spalten zu lassen. Damit letztlich arbeiten sie, wenn man so will, natürlich an ihrem eigenen Verbot, aber das ist politisch natürlich wichtig. Und da merkt man dann auch direkt, dass dieser Kampf aber natürlich eng zusammenhängt. Und wir haben immer gesagt, naja, unser Vorgehen gegen das Verbot ist auch eine direkte Unterstützung für andere Organisationen, weil wir haben ja nur einen Monat Frist nach dem Verbot, um dagegen vorzugehen. Wir haben immer gesagt, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich an dem Tag, wo diese Frist ausgelaufen wäre, hätten sie wahrscheinlich das nächste Verbot aus der Schublade gezaubert. Und jetzt haben wir dieses sehr schlechte Eilurteil und es kann sein, dass das jetzt schon für viele eine Einladung ist, und ich glaube tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass das, was wir in Frankfurt erlebt haben, ein Ausdruck davon ist, weil sie wollen das verbieten, sie haben ihn aber noch nicht direkt verboten. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass die, es gibt Unterschiede zwischen den Ländern und so weiter, ist schon auch klar, aber ich glaube schon, dass hier sehr aufmerksam drauf geguckt wird, wie läuft dieses Verfahren. Und sie sehen, wir wehren uns dagegen. Und der Verein in Frankfurt, den gab es schon Jahre länger, der ist auch sehr gut organisiert gewesen und so. Und da muss man auch damit rechnen, dass sie sich auch wehren. Also müssen sie ihr Verbot noch weiter absichern. Und das macht es ihnen natürlich schwerer. So, und da sieht man, denke ich, dass das alles einfach ja sehr eng zusammenhängt. Auch die Begriffe. Wir hatten Gelegenheit, über das die Verbotsbegründung, Verfügung von Samidun so ein bisschen Einblick zu bekommen, aber auch Hausdurchsuchungsbefehle in Hessen. Und haben auch in Baden-Württemberg mit Genossen gesprochen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und das ist interessant, weil sie schauen sich wirklich gegenseitig ja diese Sachen ab. Also diese geistige Unterstützung, die ist auch, soweit ich weiß, in Hessen ist es jetzt zum Einsatz gekommen. Auch dieses, was uns vorgeworfen, Hineintragen von Hass in das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern, was uns vorgeworfen wurde. Auch das von Samidun, die haben das schöne Label angeklebt bekommen, eliminatorischer Antizionismus. Auch das wurde in Hessen dann wiederum übernommen. Ja, das heißt, die Repressionsbehörden, die sind gut vernetzt, die arbeiten zusammen, die schauen sich gegenseitig ihre Sachen ab. Und das müssen wir quasi auch besser lernen, glaube ich, immer noch, voneinander zu lernen, diese Kämpfe zu verstehen und so weiter. Und was man sozusagen, was Leute vielleicht von uns ein bisschen abschauen können, was ja nicht heißt, dass sie es dann nicht am Ende auch besser machen können als wir, ist von unseren Erfahrungen zu profitieren, weil es wird andere treffen. Diese Verbote, das wird nicht das letzte Verbot und Verbotsverfahren gewesen sein, das in Hessen auch nicht. Und es ist wichtig, sich jetzt darauf vorzubereiten. Weil schützen kann man sich in dem Sinne nicht. Ne? Und wenn der Staat das politisch will, dann wird er das machen. Aber man kann sich vorbereiten. Also ich würde nochmal sagen, eigentlich halt auch, uns hat eigentlich halt am Endeffekt eigentlich Verbot getroffen. Aber diese Repression war eigentlich auch nicht nur Verbot, und das trifft jetzt einfach, also halt mittlerweile auch bundesweit die Organisation und so. Also halt, es ist wichtig, wie Leon gesagt hat, dass man von den Erfahrungen einfach also halt irgendwie lernt und gleichzeitig, dass man guckt, okay, wir sind jetzt einfach in eine Bewegung bundesweit und die sehen uns auch als eine Bewegung. Die sehen einfach, dass wir so eins sind, und die greifen uns einfach an verschiedenen Stellen an. Und das müssen wir einfach auch also halt besser verstehen und lernen, damit wir einfach also halt auch zusammen agieren können. Weil wir haben gesehen, wie eigentlich halt die Bewegung in NRW zum Beispiel nach BSDU-Verbot geworden ist. Man merkt, wir fehlen in mehrere Städte. Wir waren gut vernetzt, wir hatten eigentlich halt so gute Kontakte. Ich hoffe jetzt einfach, verbieten die keine anderen Gruppen in NRW, aber ich meine jetzt einfach, man hat einfach also Kontakte also bundesweit mit anderen Gruppen und so. Und deswegen, also halt in NRW besonders, war eigentlich der Fall nach BSDO-Verbot also komplett anders als vor dem Verbot. Und deswegen also halt, also Uns hat eigentlich halt ein Verbot getroffen, aber anderen Gruppen hat eigentlich halt Repression und Einschüchterung getroffen. Und leider funktioniert das eigentlich an ein paar Stellen. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man halt guckt, okay, vielleicht bekommen wir kein Verbot, aber die Repression ist trotzdem da. Und wir müssen einfach uns nicht nur auf ein Verbot irgendwie vorbereiten, sondern auch auf die Repression und die Einschüchterungsversuche gegen unsere Gruppen oder gegen die Organisation. Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube auch, dass es gibt ja auch innerhalb der palästinensisch-solidarischen Bewegung oder auch innerhalb der radikalen Linken natürlich auch verschiedene Positionen zu dem Thema oder jetzt auch innerhalb der palästinensisch-solidarischen Bewegung Unterschiede. Aber ich glaube trotzdem, dass man trotz der Differenzen in solchen Fällen zusammenhalten muss und geschlossen sein muss gegen die Repressionen. Und genau, ich finde, dass euer Fall sehr gut zeigt, dass es uns alle was angeht, also alle linken palästinensisch-solidarischen Aktivistinnen und Kommunistinnen in der BED, wie es da weitergeht. Und ja, dass es wichtig ist, auch mit euch solidarisch zu sein. Das werden wir einfach auch tun. Wir werden das Spendenkonto verlinken und hoffe auch, dass ihr da draußen auch unterstützt und solidarisch bleibt. Genau, von meiner Seite danke, dass ihr da wart. Danke für euren Kampf und ja, nicht aufgeben. Weitermachen. Auf keinen Fall. Keine will ich machen. Ja. Mach's gut. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig, für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.